lustig sein und vorne schließt sie aus. Und jede Eule Zwiederwurzel schickt mir gern nach Haus. Denn am Ende siegt die Gemütlichkeit. Und das versöhnt die Leut, ja, das versöhnt die Leut. Ja, am Ende siegt die Gemütlichkeit. Dies ist, was uns so freut. Ja, das Münchner Oktoberfest ist weit und breit bekannt. Denn da kommt die ganze Welt in unser Bayernland. Der Emil, der ist aus der schönen Schweiz. Der Otto, der ist echter Fries. Also wären die Mizi und der Kohl vom Main die Annelies. Aus Hamburg kommt die Adelheid, aus Wirsing die Sophie. Der Jupp, der ist aus Wattenscheid, der Tschech aus Tennessee. Und alle singen laut, dass uns kein Umweh haut. Ja, auf dem Oktoberfest geht's immer zünftig zu. Denn da springt die Blasmusik und Bier gehört jeder Gur. Heut wollen alle lustig sein und Corner schließt sich aus. Und jede Eule Zwiederwurzel schickt mir geil nach Haus. Denn am Ende siegt die Gemütlichkeit. Und das versöhnt die Leut, ja, das versöhnt die Leut. Ja, am Ende siegt die Gemütlichkeit. Dies ist, was uns so freut. Liesche, Desser will ein Äppelwoi und Handkäs mit Musik. Der Otto frisst sein Haxen auf, 2 Kilo an einem Stück. Der Jackie, der ist ganz erfahren mit und hat sich gleich die Annelie. Und ruft mein Girl, I marry you in Memphis. Die Adelheid hat sich verliebt in Emil aus Luzern. Sie drückt die Stolz an ihre Brust und wollt die Hotti gern. Und alle singen laut, dass uns kein Umme haut. Ja, auf dem Oktoberfest geht's immer zünftig zu. Denn da spielt die Blasmusik und Bier kriegt jeder gut. Heut wollen alle lustig sein und Horner schließt sich aus.